heißer Tag, an dem ich gerne ins Schwimmbad gehen mag. Ich spring vom Turm ins Wasser rein, dann treff ich doch gleich so ein Kadettenschwein. Er geht unter und er säuft im Nu, der Bademeister mit seiner Pfeife gibt keine Ruhe. Ich sag zu ihm, entspann dich mal, denn für uns Badegäste war doch eh nur eine Qual. Doch im Wasser sind noch viele Kanaken drin, also lege ich noch so ein paar Sprünge hin. Gut gelaunt springe ich auf sie drauf, doch nach ein paar Stunden sagt der Bademeister, hör bitte auf. Ich bin halt ein Attentäter, Strafball die Volksverräter, bin ein Rassist, so richtig brauner Terrorist. Wollte ich noch ein Eis essen gehen, da sehe ich doch so einen schmierigen Juden vor mir stehen. Ich sagte ihm, dass er hier nichts zu suchen hat, denn er befindet sich in einer deutschen Stadt. Ich schrei ihm meine Meinung ins Gesicht, so eine dreckige Judensau wie dich, die wollen wir hier nicht. Ich schub sie vor die nächste Straßenbahn, die hat ihn ohne zu bremsen auch gleich überfahren. Der Eisverkäufer meint, dass er keine Juden mag und schenkt mir einen Erdbeerbecher für die gute Tat. Ich bin ein Attentäter, strafe all die Volksverräter, bin ein Rassist, so richtig brauner Terrorist. Kurz vor meiner Tür quatscht mich so ein Punker an, ob er nicht mal ein paar Mark von mir haben kann. Doch ehe er sich versah, hat er mein Gewehr vor den Augen. Selbst als ich abdrückte, wollte er es nicht glauben. Das deutsche Volk hat die Schnauze voll und findet meine Anstiege auf unsere Feinde echt toll. Die Kaffer müssen um ihr Leben rennen, denn trotz der hohen Spritpreise sind ihre Häuser am Brennen. Ja, so langsam wird es wieder wie früher und das deutsche Volk verlangt nach einem großen Führer. Ich bin ein Attentäter, bestrafe all die Volksverräter, bin ein Rassist, so richtig brauner Terrorist. Ich bin halt ein Attentäter, bestrafe all die Volksverräter, bin ein Rassist, so richtig brauner, so richtig brauner, so richtig brauner, so richtig brauner Terrorist.